Beide schwiegen eine Weile. Leb wohl, Rodja. Ich, Bruder, weißt du, es gab eine Zeit... Ach was, leb wohl. Siehst du, es gab eine Zeit... Ach, leb wohl, ich muss gehen. Trinken werde ich nicht. Jetzt ist es nicht mehr nötig. Wird nicht gemacht. Er hatte Eile, aber als er schon draußen war und die Tür hinter sich fast geschlossen hatte, öffnete er sie plötzlich wieder und sagte, indem er irgendwohin zur Seite blickte, »Übrigens, erinnerst du dich noch an den Mord? Die Sache, die Porfiri untersucht, die Ermordung der Alten? Sie haben den Mörder gefunden. Er hat alles gestanden und alle Beweise geliefert. Stell dir vor, es ist doch einer von den Anstreichern, die ich noch, erinnerst du dich, hier in deinem Zimmer verteidigte. Kannst du es glauben? Er hat diese ganze Szene mit der Rauferei und dem Lachanfall auf der Treppe mit seinen Kameraden, als der Hausmeister und die zwei Zeugen hinaufgingen, absichtlich inszeniert. Und zwar, um jeden Verdacht von sich abzulenken. Welch eine Durchtriebenheit, welch eine Geistesgegenwart in so einem jungen Hunde steckt. Es ist schwer zu glauben. Er hat aber selbst alles aufgeklärt, alles zugegeben. Und ich bin darauf hereingefallen. Nun, meiner Ansicht nach ist er ein Genie der Verstellung und Geschicklichkeit. Ein Genie juristischer Irreführung. Und folglich braucht man sich nicht zu wundern. Kann es denn nicht auch solche Genies geben? Und weil er seine Rolle nicht bis zu Ende durchgehalten, sondern gestanden hat, glaube ich es ihm noch eher. Es ist überzeugender. Aber wie ich mich damals getäuscht habe, ich hätte für diesen Burschen meine Hand ins Feuer gelegt. Sag mir bitte, woher du das erfahren hast. Und warum interessiert dich das so sehr? Fragte ihn Raskolnikow sichtlich erregt. Das fragst du noch? Warum es mich interessiert? Das ist doch... Erfahren habe ich es von Porfiri und anderen. Übrigens, nein, ich habe doch fast alles von ihm erfahren. Von Porfiri? Jawohl, von Porfiri. Und was meint er? Fragte Raskolnikow erschrocken. Er hat es mir ausgezeichnet erklärt. Psychologisch erklärt, auf seine Weise. Er hat es dir erklärt? Er hat es dir selbst erklärt? Ja, selbst, er selbst. Leb wohl. Ich kann dir später noch einiges mehr erzählen. Jetzt aber habe ich was anderes vor. Ja, es gab eine Zeit, weißt du, wo ich glaubte, ach, was soll ich da lange erklären? Später einmal. Wozu aber soll ich mich jetzt noch betrinken? Du hast mich auch ohne Wein betrunken gemacht. Ich bin ja betrunken, Rodja. Ohne Wein bin ich jetzt betrunken. Nun, ja, leb wohl. Ich komme bald wieder zu dir. Sehr bald. Er ging hinaus.